CD Wissen präsentiert Große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 8. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten, von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition sowie als MP3-Download erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de. Hernán Cortés, 1485 bis 1547. Wir schreiben das Jahr 1 Rohr. Im Dunst der Morgendämmerung erscheint ein bedrohliches Floß mit großen weißen Segeln, das sich mehr und mehr der Küste nähert. Es ist der weißhäutige und bärtige Gott Quetzalcoatl, gefiederte Schlange. Unsere Religion hat uns gelehrt, dass er im ersten Jahr der Epoche Schilfrohr vom Meer her in sein altes Reich zurückkehren wird, um es wieder in Besitz zu nehmen. Gefolgt von eisernen Soldaten, vierbeinigen Dämonen und feuerspuckenden Stöcken ist er gekommen, um uns erneut zu versklaven. Es gilt, den Sohn der Sonne mit dem gebührenden Respekt zu begrüßen, den man einem weißen Gott schuldet. Nur die wertvollsten Geschenke aus purem Gold sollen dargereicht werden und die angekündigte Gottheit friedlich stimmen. So beschreiben die Azteken die Ankunft von Hernán Cortés, der 1519 mit mehreren hundert Soldaten, zahlreichen Pferden und Kanonen an der Küste Yucatans landet. Doch wer ist dieser unheimliche Fremde, den die Azteken für ihren Gott Quetzalcoatl halten? 1485 wird Hernán Cortés in Medellín in der spanischen Provinz Extremadura geboren. Seine Eltern, Don Martín Cortés de Monroy und Catalina Pizarro Altamirano, gehören dem Stand der Hidalgos an, also dem niederen spanischen Adel. Mit 14 Jahren wird der aufgeweckte Junge von seinen Eltern nach Salamanca geschickt. Dort soll er Latein lernen, um sich für ein späteres Jurastudium vorzubereiten. Doch der impulsive Hernán hat schon bald genug von diesem eintönigen Leben. Von Kindheit an sehnt er sich nach Abenteuern. Und bereits in seinen jungen Jahren zeigt sich seine Schwäche für Glücksspiele und schöne Frauen. Ob Cortés zunächst die Universität besucht und dann abgebrochen hat, ist nicht eindeutig belegt. Sicher ist jedoch, dass er gute Rechtskenntnisse besitzt und die lateinische Sprache fließend in Wort und Schrift beherrscht. Im Alter von 19 Jahren bricht der junge Spanier auf in die neue Welt, um in der geheimnisvollen Ferne sein Glück zu suchen. Wie so viele seiner Zeitgenossen lockt auch ihn der Mythos des El Dorado, des sagenhaften Goldlands, das jedem wagemutigen Abenteurer unvorstellbaren Ruhm und Reichtum verspricht. Cortés' erste Station ist La Española, das heutige Haiti, das zu jener Zeit das einzige Gebiet auf dem amerikanischen Kontinent ist, das fest unter spanischer Herrschaft steht. Dort werden ihm ein Grundstück und einige Indianer zugewiesen. 7 Jahre lebt Cortés auf La Española, vermehrt seinen Besitz mit Viehzucht und Handel und sammelt seine ersten Erfahrungen in der neuen exotischen Welt. 1511 meldet sich Cortés freiwillig für den Feldzug zur Eroberung Kubas. Er untersteht der Führung von Diego Velázquez, der schon Kolumbus bei seiner zweiten Reise begleitet hatte. Dank seiner Bildung wird Cortés zu Velázquez' Schreiber und zum königlichen Schatzbeamten berufen. Auf Kuba lässt sich Cortés für 8 Jahre als Sekretär und Vertrauter von Velázquez nieder. Er betreibt Landwirtschaft, diverse Handelsgeschäfte und eine Goldmine, deren Gewinne den Spanier zu einem wohlhabenden und angesehenen Bürger machen. Doch es dauert nicht lange und Hernán Cortés macht sich auch in einer anderen Sache einen Namen. Auf den gesamten westindischen Inseln ist er als Frauenheld bekannt. Auf La Española hat er bereits eine Tochter mit der Spanierin Leonora Pizarro und ein weiteres Kind mit einer Indianerin. Auf Kuba beginnt er ein Verhältnis mit der Spanierin Catalina Suárez, die er auf Druck ihrer Eltern widerwillig heiratet. Zu dieser Zeit kennen die spanischen Kolonisten nur einen schmalen Küstenstreifen zwischen Honduras und Venezuela, den bereits Kolumbus erkundet hatte. Als die dortigen Goldvorräte allmählich knapp werden, entsteht der Wunsch, neue Gebiete zu erobern. Groß ist deshalb die Begeisterung, als sich die Nachricht verbreitet, Francisco Hernán de Córdoba habe bei seinen Erkundungsfahrten 1517-1518 nach Yucatán, der heutigen Halbinsel von Mexiko, ein Land ausgemacht, in dem zivilisiertere Indianer lebten als auf den gesamten westindischen Inseln. Man habe eines der reichsten Länder der Welt entdeckt. Tatsächlich war Córdoba auf die am höchsten entwickelte Kultur im vorkolumbischen Amerika gestoßen, die Maya. Tief beeindruckt von diesen Erzählungen, sichert sich Cortés das Kommando über eine eigene Großexpedition, um das sagenhafte Land auf eigene Faust zu erkunden. Am 18. Februar 1519 verlässt er mit 11 Schiffen und 600 Mann Kuba und macht sich auf den Weg nach Yucatán. Mit an Bord Jerónimo de Aguilar. Dieser war als Schiffbrüchiger bereits in weite Teile des Gebietes der Maya vorgedrungen und beherrscht deshalb deren Sprache, was ihn als Übersetzer für Cortés unentbehrlich macht. An der Küste Yucatans in Tabasco kommt es zum ersten Zusammenstoß mit indianischen Stämmen. Erst nach heftigen Kämpfen ergeben sich die Einwohner. Die eindrucksvolle Kavallerie mit Helm, Harnisch und glänzenden Musketen schüchtert die Indianer ein. Nie zuvor hatten sie Pferde gesehen. Die gerüsteten Reiter erscheinen ihnen wie Fabelwesen oder schreckliche Gottheiten. Cortés vermag diesen Vorteil für sich zu nutzen. Er lässt unter den Indianern den Mythos verbreiten, seine Soldaten schliefen niemals, wären stets bewaffnet und würden nachts alles töten, was in ihr Lager eindränge. Zudem befiehlt er den Pferden, Glocken an die Brustriemen zu hängen und mit vollem Tempo an der indianischen Bevölkerung vorbeizureiten. Eine imposante Vorführung, die ihr Ziel nicht verfehlt. Tief beeindruckt von diesem lautstarken Spektakel sind die Indianer nun endgültig überzeugt, dass die Eindringlinge so etwas wie Götter sein müssen. Sie ergeben sich ihrem Schicksal und unterwerfen sich den spanischen Eroberern. Unmittelbar nach diesem ersten Sieg tritt Cortés in Gespräche mit den Unterworfenen ein. Sein Ziel ist es, mehr über das Land und seine Bewohner zu erfahren. Die verängstigten Maya ihrerseits hoffen, die übermenschlichen Wesen mit Goldgeschenken friedlich stimmen zu können. Auf die Frage, woher sie das begehrte Metall hätten, antworten die Maya von Montezuma, dem Herrscher des Aztekenreiches. So erfahren die Spanier von dem anderen Indianerstamm, den Azteken, die ein bemerkenswertes Herrschaftsgebiet innehaben und von deren mächtige Hauptstadt Tenochtitlan. Schnell fasst Cortés einen neuen Plan. Er will das Aztekenreich erobern. Doch auch aus einem zweiten Grund sollten die Ereignisse bei Tabasco bedeutsam werden. Die eingeschüchterten Maya schenken Cortés 20 Frauen. Unter diesen befindet sich unter anderem die junge Aztekin Malinzin, die von den Spaniern Malinche genannt wird. Ihr soll eine zentrale Rolle in der Conquista, also der Eroberung Lateinamerikas durch die Spanier, zuteil werden. Als gefangene Aztekin unter den Maya beherrscht sie beide Indianersprachen. So kann sie Cortés für den bevorstehenden Feldzug wichtige Informationen über die Azteken liefern und in den kommenden Verhandlungen übersetzen. Sie wird zur zentralen Vermittlerperson zwischen den Indianern und den Spaniern. Einhellig berichten die Chronisten von ihrer Bedeutung für den Sieg der spanischen Eroberer über die indianische Bevölkerung. Unter den Mexikanern gilt Malinche noch heute als negative Symbolfigur. Malinchismo, Verrat am eigenen Volk, ist als Vokabel in das mexikanische Spanisch eingegangen. Um seinen Plan, die Unterwerfung der Azteken voranzutreiben, segelt Cortés weiter nach Nordwesten und gründet die Stadt Veracruz. Dort wird er von seinen Gefolgsleuten zum Oberkommandanten und Richter ernannt. Sein nächster Schritt ist, die Expeditionen ins Landesinnere, in den Urwald und ins mexikanische Hochland voranzutreiben. Auf seinem Raubzug nehmen immer wieder Gesandte des Aztekenkönigs Montezuma freundschaftlichen Kontakt mit Cortés auf. Sie wollen seinen Marsch auf die Hauptstadt verhindern. Unser Gebieter, der große Montezuma, hat uns gesandt, um zu erkunden, wer ihr seid, was ihr in unserem Land sucht. Ihr braucht nur zu sagen, was ihr braucht, und wir werden alles veranlassen, versuchen die Azteken, den Spanier zu besänftigen. Cortés bedankt sich für die Freundlichkeit und lässt den Gesandten Montezumas zu essen geben und blaue Glasperlen schenken. Er erzählt ihnen, er sei gekommen, um ihr Volk kennenzulernen und mit ihnen Handel zu treiben. Er hätte nicht die Absicht, ihnen irgendeinen Schaden zuzufügen, weshalb sie ganz ohne Sorge sein könnten. Diese Aussagen beruhigen die Azteken. Sie ahnen nicht, dass das Gold, das sie Cortés in der Hoffnung geschenkt hatten, den Frieden zu sichern und ihr Volk zu beschützen, genau die gegenteilige Wirkung haben sollte. Die prachtvollen Geschenke schüren die Habgier des Spaniers nur noch mehr. Sie sind der Hinweis auf sprudelnde Goldquellen und damit ein Indikator für den unermesslichen Reichtum des Landes. Alle Gebiete, die der Spanier von nun an durchzieht, werden aufgefordert, sich der spanischen Krone zu unterwerfen. Cortés nutzt die Gespräche mit den Stadtherren, um weitere Informationen über Montezuma und sein Reich zu erhalten. So bringt er in Erfahrung, dass er sich im Reich Mexica befindet, das nach dem alten aztekischen Stammeshäuptling Mexitlin benannt wurde. Etwa 10 Millionen Menschen werden von Montezuma regiert. Sein Herrschaftsgebiet reicht von einer Küste zur anderen. Dies entspricht dem heutigen Tal von Mexiko bis Guatemala. Tenochtitlan, die Hauptstadt, ist zu jenem Zeitpunkt größer und reicher als jede europäische Stadt des 15. Jahrhunderts. Schon vor der Ankunft der Spanier war es in der aztekischen Konföderation zu erbitterten Streitigkeiten gekommen. Es herrschte eine gespannte Atmosphäre zwischen einzelnen Provinzen. Und genau darin wittert Cortés seine Chance. Sollte es ihm gelingen, sich mit den verfeindeten Vasallen des Montezuma zu verbünden, könnte er sein zahlenmäßig unterlegenes Heer mit neuen Kriegern aufrüsten. Er täuscht freundschaftliche Absichten vor und ist darauf bedacht, keinen Widerstand zu provozieren, um die Kampfkraft seiner ohnehin kleinen Truppe nicht unnötig zu schwächen. Dennoch kommt es im September 1519 zu bitteren Kämpfen zwischen Cortés-Truppen und den Männern des Stadtstaats Tlaxcala. Die Spanier siegen und bilden mit den Unterlegenen ein Bündnis. Mit dieser neuen militärischen Allianz und dem großen Heer der tlaxcaltekischen Krieger haben die Spanier nun einen Bündnispartner gewonnen, ohne dessen Hilfe die Eroberung Mexikos nicht möglich gewesen wäre. Die nächste Etappe heißt Cholula, das größte religiöse Zentrum Mexikos. Obwohl sich die friedliebende Stadt kampflos unterwirft, holt der erbarmungslose Conquistador Cortés zu einem grausamen Massaker aus. Binnen weniger Stunden werden mehr als 3000 unschuldige Menschen getötet und die Stadt zerstört. Die Intention, die hinter diesem Terror steckt, ist Machtdemonstration und Einschüchterung Montezumas. Cortés' berechnendes Wesen zeigt sich gerade darin, dass er gnadenlose Gewalt vor allem in Situationen einsetzt, die für die Spanier kein Risiko bergen. Am 8. November 1519 zieht Cortés schließlich in Tenochtitlan ein. Er und seine Männer werden äußerst freundlich und mit großem Respekt und mit Ehrfurcht begrüßt. Die kostbarsten Geschenke werden ihm dargeboten. Er wird mit Reichtümern überhäuft. Tenochtitlan hat damals mehr als 200.000 Einwohner. Die Stadt ist eine prächtige und saubere Metropole und liegt auf einer Insel im Texcoco-See im mexikanischen Hochland. Durch 3 Dämme ist Tenochtitlan mit dem Festland verbunden. Die Spanier sind tief beeindruckt von den Märkten, auf denen Zehntausende mit Gold, Silber, Sklaven, Stoffen, Schokolade und Töpferwaren handeln. Bernal de Castillo, ein Begleiter von Cortés, berichtet, wir waren erstaunt über dieses Zauberreich, das fast so unwirklich schien wie die Paläste im Ritterbuch des Amadis. Einige unserer Männer dachten, es sei eine Traumgeschichte. Montezuma feiert den Ankömmling als Sohn der Sonne und Cortés residiert 7 Monate in der aztekischen Hauptstadt, genießt allen Luxus und bereichert sich hemmungslos an den städtischen Schatzkammern. Doch schon nach kurzer Zeit beginnt es in der aztekischen Metropole zu gären. Die Spannungen zwischen den beiden Kulturen wachsen zunehmend. Am großen Tempel der Hauptstadt bringen die Priester täglich ihre lebenden Menschenopfer dar. Der Gestank und das Blutbad am Opferaltar erfassen Cortés mit Ekel. Der streng katholische Spanier stört sich sehr an diesem grausamen Opferkult. Darüber hinaus fühlt er sich einer christlichen Mission verpflichtet und fordert, in den Tempelanlagen christliche Kreuze aufzustellen. Ich wurde von Gott erwählt als sein Werkzeug, um durch mich die Tür zu öffnen und den Weg zu bereiten für die Verkünder seines Evangeliums in dieser neuen Welt, beschreibt Cortés seine missionarische Aufgabe. Um einen Aufstand im Keim zu ersticken, wird Montezuma gefangen genommen. Doch plötzlich macht sich an der mexikanischen Küste Widerstand aus dem eigenen Lager breit. Spanische Landsleute wollen Cortés bremsen. Kurz entschlossen bricht er deshalb an die Küste auf. Die Herrschaft über Tenochtitlan unterstellt er solange Pedro de Alvarado. Aber während Cortés seine spanischen Widersacher besiegt, bricht im Landesinneren eine Revolte aus, die er trotz seiner schnellen Rückkehr nach Tenochtitlan nicht mehr verhindern kann. Alvarado hatte ein grausames Blutbad unter der aztekischen Elite angerichtet und damit den indianischen Aufstand provoziert. Als der gefangene Montezuma zwischen beiden Parteien vermitteln will, wird ihm sein Schlichtungsversuch zum tödlichen Verhängnis. Erfüllt von bitterem Zorn und der Enttäuschung, dass sie von ihrem eigenen Gebieter den Fremden ausgeliefert wurden, steinigen die Azteken ihren Regenten. Mit Montezumas Tod erfährt die Conquista erneut eine Wende. Unter dem neuen aztekischen Führer Cuauhtémoc sind die einheimischen Krieger bereit, auf Leben und Tod bis aufs Äußerste zu kämpfen. Angesichts der zahlenmäßigen Unterlegenheit scheint die Lage der Spanier, eingekesselt in der Hauptstadt, plötzlich aussichtslos. Als letzte Rettung bleibt ihnen nur die Flucht. Doch Cuauhtémoc hatte bereits alle Dämme zum Festland niederreißen lassen. Was folgt, geht als Noche Triste, als traurige Nacht in die spanische Geschichte ein. Es ist Mitternacht, als die Spanier ihren Marsch antreten. Über der Stadt liegt feiner Nebel. Plötzlich erhebt sich wilde Kriegsmusik der Indianer. Im Nu ist die Stadt voller indianischer Soldaten. Von den Dächern schleudern sie ihre Lanzen und Steine. Alle verbliebenen Brücken werden besetzt. Der Kanal füllte sich mit toten Pferden und ihren Reitern, die von den nachdrängenden Indianern ins Wasser gestoßen wurden. Wer nicht schwimmen konnte, war verloren, berichten die Spanier später. In dem Gewirr lassen 150 Spanier, 45 Pferde und mehr als 2000 verbündete Indianer ihr Leben. Cortés zieht sich mit seinen Leuten zurück in Richtung Osten. Beide Parteien rüsten auf und suchen Verbündete unter den Azteken. Ganz Mexiko wird in die zwei Lager Cortés und Cuauhtémoc gespalten. Mehr als zuvor verfolgt Cortés die Strategie des Terrors. Waren bisher die Massaker dosiert eingesetzt, um die Schwächen des eigenen Heeres zu kaschieren, so setzt nun ein wahres Gemetzel ein. Das Ziel lautet Isolation von Tenochtitlan um jeden Preis. Selbst Widersacher aus den eigenen Reihen werden kaltblütig ausgeschaltet. Der geringste Verdacht auf Verrat oder Sabotage wird rücksichtslos geahndet. Cortés, hochmütig, herrschsüchtig und anmaßend, bewegt sich nur noch in Begleitung einer persönlichen Leibwache. Der entscheidende Coup bei der Eroberung Tenochtitlans ist allerdings kein militärischer Akt. Mit der Zerstörung der Wasserleitung schneidet Cortés die Trinkwasserversorgung der Stadt ab. Zusätzlich schwächen Hunger und die von Europa eingeschleppte Pockenepidemie die Indianer. Sie zeigen sich zu Friedensverhandlungen bereit. Doch Cortés führt seinen blutigen Feldzug erbarmungslos weiter. Er lässt die Paläste Tenochtitlans niederreißen und auch noch den letzten aztekischen Krieger niedermetzeln. Selbst Kinder und Frauen werden nicht geschont. Am 13. August 1521 fällt die Metropole. Der Anfang vom Ende der aztekischen Kultur. Die siegreichen Spanier widmen sich nun dem Wiederaufbau der Stadt, zur Hauptstadt des neu entstandenen Kolonialreiches Nueva España, Neu-Spanien. 1522 werden Cortés Verdienste vom spanischen König Karl mit der Ernennung zum Generalkapitän und Statthalter der Kolonie Neuspanien belohnt. Zu diesem Zeitpunkt trifft seine Frau Catalina Suárez in Mexiko ein. Man berichtet, ihre Ankunft habe Cortés sehr missfallen, doch habe er versucht, sein Ressentiment zu verbergen. Nach nur 6 Monaten stirbt Catalina eines unerklärlichen Todes. Schnell kommt der Verdacht auf, ihr Gatte habe sie umgebracht, denn zur gleichen Zeit erblickt Martín Cortés das Licht der Welt. Er ist das Ergebnis der leidenschaftlichen Liaison mit der Aztekin Malintzin. In Spanien sind zu diesem Zeitpunkt Intrigen gegen Hernán Cortés in vollem Gange. Neider hetzen König Karl auf, Cortés würde nicht mehr lange zögern und Neuspanien für unabhängig erklären. Er würde alles daran setzen, seine Alleinherrschaft über Mexiko zu verwirklichen. Schließlich hätte Cortés mehr als einmal bewiesen, dass er nicht dafür geschaffen sei, seine Macht mit anderen zu teilen. Die spanische Krone reagiert unverzüglich. 1526 wird der Conquistador als Gouverneur suspendiert und das entstandene Machtvakuum durch königstreue Beamte besetzt. Cortés setzt daraufhin seine Expeditionen und Eroberungen in Amerika fort und segelt die kalifornische Küste entlang. Aufgrund seiner Verschwendungssucht und der hohen Kosten seiner letzten Unternehmungen schwinden Vermögen und Ruhm. Völlig verarmt reist Cortés 1540 nach Spanien zurück. Angesichts der erdrückenden Schuldenlast erbittet er die Unterstützung König Karls und bleibt in seiner Heimat, in der Hoffnung, die Krone würde sich seiner großen Verdienste für Spanien dankbar erweisen. Doch jegliche Erkenntlichkeit bleibt aus. So fasst Cortés den Entschluss, in sein geliebtes Mexiko zurückzukehren. Aber dazu kommt es nicht mehr. Am 2. Dezember 1547, auf dem Weg zum Hafen, wird Cortés vom Tod überrascht. Erst 19 Jahre später soll ihm zumindest sein letzter Wunsch vergönnt sein. Sein Sohn und Erbe Martín Cortés überführt die sterblichen Überreste seines Vaters aus dem Kloster San Isidoro del Campo in Sevilla nach Mexiko, in das Land, das Cortés einst eingenommen und das ihn zweifellos fasziniert hat. Insgesamt 6-mal wird sein Grab in Mexiko umgebettet. Erst 1946 erhält Cortés seine bis jetzt letzte Ruhestätte in der Kirche Jesús de Nazareno. Nur eine kleine Plakette mit seinem Wappen und eine schlichte Inschrift erinnert dort an den Conquistador. Die Geister scheiden sich an Hernán Cortés. Während die sogenannte schwarze Legende die Grausamkeit und Ungerechtigkeit des spanischen Kolonialismus anklagt und Cortés als General des Teufels verurteilt, sieht die weiße Legende ihn als großen Helden. Sie feiert ihn sogar als Gottes-Conquistador. Schließlich hätten die Spanier den Indianern das Christentum und die Zivilisation gebracht. Tatsache ist, dass Cortés die Kolonie Neuspanien gegründet hat, dies der entscheidende Schritt für die Etablierung der spanischen Herrschaft dort war und damit auch dem europäischen Kolonialismus in ganz Lateinamerika Tür und Tor geöffnet war. Karl der Fünfte, 1500 bis 1558. Er war einer der größten Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Ein Reich, in dem die Sonne nie unterging. Es umfasste Burgund, die Niederlande, Österreich, Kastilien mit den dazugehörigen amerikanischen Besitzungen, Aragon mit Neapel und Sizilien, Sardinien sowie die Königreiche Navarra und Granada. Doch trotz dieser ungeheuren Macht resignierte Kaiser Karl V. am Ende seines Lebens und räumte freiwillig den Kaiserthron. Ein kranker und enttäuschter Mann. Karl V. wird als ältester Sohn von Philipp I., auch der Schöne genannt, und Johanna der Wahnsinnigen von Kastilien am 24. Februar 1500 in Gent geboren. Seine Großeltern tragen ebenfalls klangvolle Namen. Ferdinand II. Von Aragon, Isabella I. von Kastilien und Maximilian I., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Karl ist 6 Jahre alt, als sein Vater stirbt. Von da an wächst Karl mit seinen beiden Schwestern am Hof seiner Tante Margarete in den Niederlanden auf. Den größten Einfluss auf den jungen Karl übt sein Lehrer Adrian von Utrecht aus. Der fühlt sich dem Frömmigkeitsideal der Brüder vom gemeinsamen Leben verpflichtet und verabscheut jeglichen sturen religiösen Dogmatismus. Eine Haltung, die sich auch bei Karl in seinen späteren Auseinandersetzungen mit den Protestanten zeigen wird. Nach dem Tod seines Großvaters Ferdinand 1516 wird Karl König von Kastilien, das er mit seiner geisteskranken Mutter regiert, und zudem König von Aragon, Navarra, Granada, Neapel, Sizilien, Sardinien und den spanischen Ländereien in Amerika. Außerdem ist er bereits seit dem Tod seines Vaters Herrscher über Burgund und die Niederlande. Als 1519 dann sein Großvater Maximilian das Zeitliche segnet, erbt Karl zudem die Ländereien der Habsburger in Österreich. Um Maximilians Nachfolge als deutscher Kaiser und König bewerben sich neben Karl auch Franz I. von Frankreich sowie Heinrich VIII. Von England. Am 28. Juni 1519 findet die Kaiserwahl statt, aus der Karl durch die finanzielle Unterstützung der Fuggerschen Großbank als Sieger hervorgeht. Zum Dank für die gut 540.000 Gulden erhalten die Fugger, das mächtige Augsburger Handelsgeschlecht, weitreichende Privilegien im Reich. Die Krönung erfolgt am 23. Oktober 1520 in Aachen durch den Kölner Erzbischof und wird später vom Papst bestätigt. Zunächst versucht Karl sein Reich durch eine ausgeklügelte Familien- und Heiratspolitik zu sichern und zu vergrößern. So heiratet seine Tante Katharina Heinrich VIII. Von England, sein Bruder Ferdinand Anna, die Tochter von Ladislaus von Ungarn und Böhmen. Seine Schwester Katharina wird dem Neffen Friedrichs des Weisen, Kurprinz von Sachsen, versprochen. Doch den Vorstellungen des Kaisers von einer christlich-europäischen Universalmonarchie nach mittelalterlichem Vorbild stehen die Forderungen der Reichsfürsten nach mehr Autonomie, die sich anbahnende Spaltung der Kirche sowie die Aggressionen Frankreichs und der Türken diametral entgegen. Die Ideen des Kaisers sind nicht mehr zeitgemäß. 1521 gelingt es Karl, Aufstände in Spanien niederzuschlagen. Doch in Deutschland bahnt sich mit Martin Luther eine Veränderung an, deren Tragweite Karl völlig unterschätzt. Zwar spricht er auf dem Reichstag in Worms über den ketzerischen Augustinermönch die Reichsacht aus, richtet sein Augenmerk aber als erstes auf den politischen Hauptgegner Frankreich, der ihn fortwährend provoziert. Mehrere Kriege führt Karl V. mit Frankreich. Zuerst bekämpft er die Franzosen 1521 in Norditalien. Später, 1527, plündern seine Truppen beim sogenannten Sacco di Roma die Stadt Rom. Dabei wird Papst Clemens VII. In der Engelsburg festgesetzt, was Karl zwar in Verlegenheit bringt, ihm aber ermöglicht, die Annullierung der Ehe Heinrichs VIII. Von England mit seiner Tante Katharina durch den Papst zu verhindern. 1525 nimmt Karl Franz I. von Frankreich in der Schlacht bei Pavia gefangen und bringt ihn 1526 zur Unterzeichnung des Vertrags von Madrid, in dem Frankreich auf seine Besitzansprüche in Norditalien verzichtet. Nachdem Franz wieder frei ist, bricht er jedoch den Vertrag. Im März desselben Jahres heiratet Karl V. Isabella, die Schwester von Johann III. Von Portugal. Ein doppeltes, dynastisches Bündnis, denn Johann hatte kurz vorher erst Karls Schwester Eleonore geheiratet. Mit Isabella hat Kaiser Karl 6 Kinder. Außerdem wird er auch Vater 2 unehelicher Kinder, einer Tochter namens Margarete von Parma und eines Sohnes mit dem klangvollen Namen Don Juan de Austria. 1529 kommt es zu einem Friedensschluss mit Frankreich und dem Papst, der Karl als Kaiser des Heiligen Römischen Reiches bestätigt und es ihm erlaubt, seine Gebiete in Italien zu behalten. Nun konzentriert Karl seine Kräfte auf die Beseitigung der inneren und äußeren Feinde der abendländischen Christenheit, Protestanten und Türken. Er hofft auf dem Reichstag in Augsburg im Juni 1530 mit den Protestanten einen Ausgleich zu finden. Der Versuch scheitert. Militärisch kann Karl aber nicht gegen die Protestanten vorgehen, da er sein Reich zur gleichen Zeit gegen die Türken verteidigen muss. Eine Phase, die die protestantischen Reichsfürsten nutzen, um sich zum Schmalkaldischen Bund zusammenzuschließen. Ziel dieses Bündnisses ist es, die lutherische Kirchenlehre zu stärken und gegen den katholischen Kaiser zu verteidigen. Es droht die Spaltung Deutschlands in zwei Lager, die Katholiken und die Protestanten. Doch anstatt selbst zu reagieren, überträgt Karl immer mehr Verantwortung über Deutschland auf seinen Bruder Ferdinand. Er selbst konzentriert sich auf die außenpolitischen Probleme. Die Expeditionen der osmanischen Streitkräfte entlang der Mittelmeerküste bedrohen zunehmend die Habsburger Ländereien und damit den Frieden in Westeuropa. Um seine ganze Kraft auf die Abwendung der Türkengefahr konzentrieren zu können, schließt er 1532 sogar den sogenannten Nürnberger Religionsfrieden mit den Anhängern des Schmalkaldischen Bundes. Dieser Friedensschluss ist eine vorübergehende gegenseitige Rechts- und Friedensgarantie, die konfessionelle Aufstände innerhalb Deutschlands verhindern soll. Mit einem ausgefeilten Plan gelingt dem Kaiser im Juli 1535 die militärische Rückeroberung des Flottenstützpunktes La Goleta sowie die Befreiung von Tunis, was ihm auf dem Kontinent große Ehren als Türkensieger einbringt. Doch die Kämpfe gegen das Osmanische Reich und Sultan Süleyman den Prächtigen dauern noch mehrere Jahre an. Franz I. von Frankreich nimmt im April 1536 Piemont ein und schließt ein Bündnis mit den Türken. Dies veranlasst Papst Paul III., Kaiser Karl, dessen Bruder Ferdinand und den Regenten von Venedig, ein Bündnis gegen die Türken zu gründen. Unter diesem Druck erklärt sich der eher labile Franz I. dazu bereit, einen 10-jährigen Waffenstillstand zu unterzeichnen, der den Status quo in Italien anerkennt. Nun hofft Karl, den Papst von seiner Konzilspolitik überzeugen zu können. Doch die konfessionellen Fronten verhärten sich immer mehr. Weder bei den Religionsgesprächen in Hagenau und Worms noch auf dem Regensburger Reichstag 1541 gelingt eine Annäherung zwischen Katholiken und Protestanten. Nach einem Bündnis mit England gegen die wachsende französisch-türkische Bedrohung stößt der deutsche Kaiser von Osten her entlang der Marne gegen Franz I. vor, während Heinrich VIII. Von Norden her Boulogne belagert. Bereits am 20. September 1544 erklärt sich Franz I. zum Frieden von Crepy bereit. 1545 beginnt das Konzil von Trient. Karl gewinnt einige der Fürsten des Heiligen Römischen Reiches für die katholische Seite. Damit setzt die Gegenreformation ein. Nach 9-monatigen Kämpfen erringt Karl den endgültigen Sieg über den Schmalkaldischen Bund bei Mühlberg an der Elbe. Nach dieser Niederlage der Protestanten reitet Karl am 23. Mai 1547 in die Stadt des Reformators und weilt dort auch in der Wittenberger Schlosskirche am Grabe seines großen Widersachers Luther. Einer Legende nach wird Kaiser Karl am geöffneten Grab dazu aufgefordert, die Überreste dieses Ketzers noch nachträglich dem Scheiterhaufen zu übergeben. Doch der Kaiser antwortet darauf, er hat seinen Richter gefunden. Ich führe Krieg mit den Lebenden und nicht mit den Toten. Mit dem Sieg über die Schmalkaldener und dem ebenfalls 1547 zustande gekommenen Friedensabkommen mit den Türken ist Kaiser Karl V. auf dem Höhepunkt seiner Macht, im Reich und in Europa. Doch bereits der folgende Reichstag in Augsburg 1547-48 ist für Karl wieder ein Rückschlag. Er versucht nämlich, das Reichsregiment durch einen von ihm geleiteten Reichsbund abzulösen und die Entwicklung des Reiches auf eine absolutistische Monarchie hinzulenken. Die Reichsfürsten protestieren heftig. Auch hinsichtlich der immer noch offenen Religionsfrage verfehlt der Kaiser sein Ziel. Wieder einmal kommt es nur zu einer Interimslösung. Die Jahre 1548 bis 1556 sind von einem wachsenden Widerstand gegen den Kaiser im Reich und in Europa geprägt und leiten den Niedergang seiner Herrschaft ein. So übernimmt sein ehemaliger Verbündeter Kurfürst Moritz von Sachsen die Leitung der protestantischen Fürstenopposition und schließt im Vertrag von Chambord ein Bündnis mit Frankreich. Der französische König Heinrich II. Verspricht militärische Hilfe gegen Karl. Bei Innsbruck muss der Kaiser eine entscheidende Niederlage einstecken und zieht sich nach erfolglosen Rückeroberungsversuchen nach Brüssel zurück. Karls militärische Macht ist gebrochen. Er sieht sich außerstande, seinem Sohn ein geeintes Erbreich zu hinterlassen. Darüber hinaus ist es ihm nicht gelungen, seine kaiserliche Aufgabe als Schützer und Erhalter einer geeinten Christenheit zu erfüllen. Im Gegenteil, er sieht sich sogar dazu gezwungen, das vor 3 Jahrzehnten erlassene Edikt von Worms zu widerrufen. Damit darf die protestantische Lehre offiziell verbreitet werden. Neben den alten Feindseligkeiten mit Frankreich und den Türken leben neue Spannungen mit Rom und dem Papst wieder auf. Alle diese Faktoren, besonders aber sein Gefühl, im Kaiseramt versagt zu haben, veranlassen Karl, Stück für Stück zurückzutreten. So überlässt er zum Beispiel seinem Bruder Ferdinand den Vorsitz auf dem Augsburger Reichstag von 1555, der in der Religionsfrage zu einer dauerhaften Lösung kommt. Er übergibt die Niederlande und die spanischen Königreiche seinem Sohn Philipp II., Im Herbst 1556 betraut er Ferdinand mit der sogenannten Administratio Imperii, worauf die formale Übertragung des Kaisertitels durch die Kurfürsten in Frankfurt am Main folgt. Philipp II. Erhält den Habsburger Besitz. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches wird Ferdinand I. Die eindrucksvolle Abdankungserklärung verfasst Karl in lateinischer Sprache. Der deutsche Kaiser war nämlich der deutschen Sprache nicht mächtig. Seine förmliche Abdankungsurkunde stellt er den Kurfürsten Ende des Jahres 1556 zu. Ein einmaliger Vorgang in der deutschen Kaisergeschichte. Große Hoffnungen hatte ich, schreibt er in seiner Abdankungserklärung. Nur wenige haben sich erfüllt und nur wenige bleiben mir. Und um den Preis welcher Mühen. Das hat mich schließlich müde und krank gemacht. Ihr wisst alle, wie sehr. Glaubt nicht, dass ich mich irgend Mühen und Gefahren entziehen will. Meine Kräfte reichen einfach nicht mehr hin. Vertraut meinem Sohn, wie er auch euch vertraut. Seid einig, übt stets Gerechtigkeit und lasset den Unglauben nicht in eure Reihen. Was mich betrifft, so schreibt er weiter, ich weiß, dass ich viele Fehler begangen habe, große Fehler, erst wegen meiner Jugend, dann wegen des menschlichen Irrens und wegen meiner Leidenschaften und schließlich aus Müdigkeit. Aber bewusst habe ich niemandem Unrecht getan, wer es auch sei. Sollte dennoch Unrecht entstanden sein, geschah es ohne mein Wissen und nur aus Unvermögen. Ich bedauere es öffentlich und bitte jeden, den ich gekränkt haben könnte, um sein Verzeihen. Danach zieht sich Karl V. in das Kloster von Juste in Spanien zurück. Der schon seit vielen Jahren an Gicht leidende Kaiser ist nun nur noch politischer Beobachter und Berater. In seinen letzten Tagen erleidet er vermutlich einen Nervenzusammenbruch. Der große Herrscher des Heiligen Römischen Reiches stirbt schließlich müde und enttäuscht am 21. September 1558. Nostradamus, 1503 bis 1566. Ich werde einige Male jede Woche von einem wahnsinnigen Schrecken ergriffen, von nächtlichen Studien, von Geruch nach Schwefel und Feuer. Und durch langwierige Berechnungen habe ich Bücher meiner Prophezeiungen zusammengesetzt, von denen ein jedes 100 astronomische Vierzeiler dieser Prophezeiungen enthält. Fortlaufende Weissagungen bis in das Jahr 3797. Der Mann, der im Jahr 1542 diesen Brief an seinen Sohn schreibt, ist zu dieser Zeit schon eine Berühmtheit, wenn auch nur als Arzt, denn seine Prophezeiungen hält er noch unter Verschluss. Nostradamus nennt er sich und ist auf dem Weg durch die Veröffentlichung dieser Bücher voller Weissagungen zum berühmtesten, wichtigsten und gleichzeitig umstrittensten Sterndeuter und Propheten der Geschichte zu werden, zum Berater des französischen Hofes und zu einem Menschen, den seine Visionen immer wieder an den Rand des Wahnsinns treiben. Michel de Nostredame wird am 14. Dezember 1503 in Südfrankreich in einem kleinen Ort namens Saint-Rémy-de-Provence geboren. Mehr als 20 Jahre zuvor waren seine Vorfahren vom jüdischen zum katholischen Glauben konvertiert. Sie hatten kaum eine Wahl. König Ludwig XII. Von Frankreich hatte ein Edikt erlassen, das die Juden vor vollendete Tatsachen stellte. Entweder sie traten zum Katholizismus über oder sie mussten das Land verlassen. Zeitgleich kam es immer wieder zu Übergriffen durch die christlichen Nachbarn und es bestand die ständige Gefahr einer Verfolgung durch die Inquisition. So trat auch die Familie Salomon, wie Michel de Nostredames Vorfahren ursprünglich hießen, zur katholischen Religion über und versuchte mit einem neuen Namen ihre jüdischen Wurzeln vergessen zu machen. Der junge Michel ist das älteste von 5 Kindern und stammt aus wohlgeordneten, wenn auch eher einfachen Verhältnissen. Sein Vater Jacques ist Notar, seine Großeltern sind Ärzte und Mathematiker, die das Kind im katholischen Glauben erziehen und sich außerdem um seine Bildung bemühen. Alles deutet zunächst darauf hin, dass auch Michel irgendwann Notar wird. Doch immer mehr interessiert sich der Junge für die Naturwissenschaften. Neben Geschichte, Griechisch und Latein beschäftigt er sich mit Mathematik und einer Vielzahl von naturwissenschaftlichen Fragen. Dabei stößt er auch auf die Sterndeutung. Im 16. Jahrhundert ist die Beobachtung der Gestirne in Mode. Ihre Bedeutung nimmt rapide zu, als immer bessere Linsen und Gerätschaften entwickelt werden. Astrologie wird zu einem wichtigen Fach, das an den besten Universitäten gelehrt wird. Dabei unterscheiden die Gelehrten des 16. Jahrhunderts nicht zwischen Astronomie, also der rein wissenschaftlichen Betrachtung von Konstellationen im Weltall, und der als abergläubisch verrufenen Astrologie. Beides sind in den Augen der Renaissance zwei gleichwertige Seiten derselben Medaille. Weil es üblich ist, dass sich Gelehrte lateinische Namen geben, wird aus Michel de Nostredame Nostradamus. Die beiden Namen hören sich zwar ähnlich an, doch sie bedeuten etwas völlig Unterschiedliches. Aus unsere Dame wird wir geben das Unsere oder wir tragen das Unsere bei. Die Ausbildung in der Familie zahlt sich für Nostradamus aus. Mit 17 Jahren beginnt er an der renommierten Universität von Avignon mit einem Studium der Geisteswissenschaften. Schon mit 19 Jahren besteht er eine anspruchsvolle Prüfung. Seine Professoren bestätigen ihm hervorragende Kenntnisse in Grammatik, Rhetorik, Logik, Latein und Griechisch. Und außerdem sind sie von seinem außergewöhnlichen Gedächtnis beeindruckt. Nun steht ihm der Weg offen für ein Studium der Medizin und der Philosophie in der Stadt Montpellier. Gerade als er dort ist, bricht die Pest aus, die große Teile der Bevölkerung tötet. Wie viele seiner Kollegen mischt Nostradamus Pulver und Heilmittel, die vor Ansteckung schützen und die Schmerzen lindern sollen. Die Medikamente finden reißenden Absatz. Doch Montpellier ist dem jungen Mann bald zu klein. Nachdem seine erste Frau stirbt, bricht er zu einer Reise auf, die ihn quer durch Frankreich und Italien führt. In Genua tritt er erstmals als Seher auf. Vor dem einfachen Mönch Felice Peretti fällt er mit den Worten auf die Knie: Diese Geste ist Ausdruck meines Respekts und meiner Ehrerbietung gegenüber eurer Heiligkeit. Die Mitreisenden und Umstehenden schütteln den Kopf über den wunderlichen Franzosen. Doch einige Jahrzehnte später besteigt dieser Mönch als Sixtus V. den Papstthron. Wann Nostradamus seine ersten Visionen hat, ist nicht genau bekannt. Auch die Form, in denen er in die Zukunft zu schauen glaubt, bleibt im Verborgenen. Er hinterlässt dazu nur wenige Zeilen. Nachts, wenn ich bei Studien in meinem Arbeitszimmer sitze, bin ich allein und ruhig auf meinem Sitz aus Bronze. Da erscheint mir eine winzige Flamme aus der Einsamkeit. Sie entlockt Dinge, an die man nicht vergeblich glauben wird. Immer wieder schreibt Nostradamus, er sei fest davon überzeugt, die Quelle dieser Fähigkeit sei eine Gottesgabe. Er muss sich absichern. Auf keinen Fall darf der Eindruck entstehen, Spuk oder Teufelswerk sei im Spiel, denn in einem solchen Fall droht ihm die Verfolgung durch die Inquisition, die Folter und ein grausamer Tod. 1547 zieht Nostradamus nach Salon de Provence. Dort lernt er die junge Witwe Anne Ponsard kennen und heiratet sie. Die Ehe ist glücklich. Anne bringt im Laufe der Jahre 6 Kinder zur Welt. Nostradamus veröffentlicht Schriften, in denen er die medizinische Vorsorge diskutiert. Für viele seiner Kollegen ist dies unerhört. In ihren Augen hat sich ein Arzt, um die Kranken zu kümmern und nicht darüber zu philosophieren, wie solche Krankheiten entstehen könnten. Außerdem schreibt er Fibeln, in denen es um alle möglichen Themen geht, darunter auch Schminke und die Herstellung von Kosmetikartikeln. Als Arzt wird er über die Grenzen der Provinz hinaus bekannt. Doch immer mehr Zeit verwendet er auf Prophezeiungen. Die Menschen wollen von ihm ihre persönliche Zukunft erfahren und drängen sich um Termine bei Nostradamus. Auch die Inquisition wird auf ihn aufmerksam. Doch seine noble Kundschaft rettet ihn. Immer mehr Angehörige des Königshauses vertrauen den Visionen aus der Provence. Schließlich wird er zum königlichen Hofastronomen und Hofastrologen ernannt. Damit ist er für die Verfolger der Inquisition tabu.1555 ist Nostradamus ein gerne gesehener Gast bei Hofe. Außerdem ist er ein wichtiger Berater von Katharina von Medici, der Frau von König Heinrich II. Die Königin vertraut auf ein Wundermittel, mit dem Nostradamus schon in Südfrankreich viel Geld verdient hat. Aus Zutaten wie Lammurin, Hasenblut, Hirschhorn, Kuhmist und Buttermilch stellt er ein Medikament her, das gegen Unfruchtbarkeit helfen soll. Und es wirkt. Nach mehr als 10 Jahren kinderloser Ehe wird Katharina plötzlich schwanger. König Heinrich ist beeindruckt und bezahlt Nostradamus ein Vermögen. Dieser arbeitet wie im Fieber. Tagsüber behandelt er Patienten, nachts ist er in der Sternwarte. In der Nacht hat er auch seine Visionen, die oft so verstörend sind, dass er sie nur kodiert, vage und in mystischen Worten niederschreibt. Unter anderem finden sich in seinen Schriften Verse, die detailgenau den bizarren Tod des französischen Königs vorhersagen. Heinrich II. Stirbt bei einem Duell, nachdem ein Lanzensplitter durch das Helmvisier rutscht und durch das Auge in den Kopf dringt. Nach dem dramatischen Tod des Königs und dem Bekanntwerden der entsprechenden Prophezeiung wird Nostradamus mit einem Schlag auch weit über die Grenzen Frankreichs hinaus berühmt. Die Astrologen und Astronomen an allen Höfen Europas beschäftigen sich mit seinem Werk. Herrscher wollen wissen, was der Franzose zu ihrem Schicksal zu sagen hat. Doch Nostradamus glaubt nicht nur Dinge zu sehen, die innerhalb der nächsten Jahre geschehen werden. Er ist überzeugt, auch weit in die Zukunft blicken zu können. Teilweise sind genau diese Prophezeiungen von Nostradamus verblüffend. So gibt es in den Sammlungen seiner Visionen eine Passage, die nahezu detailgetreu den Wandel des Iran vom Kaiserreich des Schah in einen islamischen Gottesstaat vorwegnimmt. Regen, Hunger, Krieg. Sie nehmen in Persien kein Ende. Die zu große Frömmigkeit wird den Herrscher verraten. Sein Ende nimmt von Frankreich aus seinen Anfang. geheime Vorzeichen für ein genügsames System. Wird diese Prophezeiung nicht mehr als 400 Jahre nach dem Tod von Nostradamus Wirklichkeit? Nach jahrelangen Unruhen kehrt der schiitische Geistliche Ayatollah Khomeini im Jahr 1979 aus dem Exil in Paris nach Teheran zurück. Die westlich orientierte, in der Bevölkerung als dekadent verrufene Regierung des Schah wird gestürzt, puritanische Geistliche übernehmen die Macht. Vieles, was die Zukunft an Technologie bringt, kann Nostradamus als Mensch des 16. Jahrhunderts nicht wissen. Dampfmaschinen, Eisenbahnen oder gar Flugzeuge sind damals nicht vorstellbar. Deshalb streiten sich die Experten, ob Bezeichnungen wie stählerne Vögel etwa auf Flugzeuge passen. Vor allem nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 lesen viele Anhänger aus einigen sehr vagen und mystischen Texten des französischen Sehers eine präzise Voraussage der Terrorangriffe heraus, während Kritiker überzeugt sind, dass solche Deutungen an den Haaren herbeigezogen sind. Doch das größte Rätsel, das Nostradamus der Nachwelt hinterlässt, sind seine Prognosen für die Apokalypse, den Untergang der Welt, wie wir sie kennen. Nostradamus geht als überzeugter Christ davon aus, dass, wie in der Bibel, am Ende der Welt die Apokalypse steht, in der auch Jesus für das jüngste Gericht zurückkehrt. Für ihn ist dies keine Frage des Ob. Er sieht diese Entwicklung als unverrückbare Tatsache. Und er gibt auch ein konkretes Jahr an, 3797. Doch die Frage, die sich seine Anhänger seither stellen, ist, von welchem Jahr Null an beginnt Nostradamus zu zählen? Die Auslegungen gehen hier weit auseinander. Einige mögliche Termine gehen vorbei, darunter der Jahreswechsel 2000, ohne dass die Welt untergeht. Das Ereignis selbst beschreibt Nostradamus in einem Brief an den König von Frankreich folgendermaßen: Die dunkelste und allerfinsterste Finsternis der Sonne wird vorausgehen. Eine Finsternis, wie es sie von der Erschaffung der Welt bis hin zu den Leiden und dem Tod Jesu und danach noch nicht gegeben hat. Es wird sein, als sei die Welt in eine ewige Dunkelheit gestürzt. Man wird annehmen, die Erde habe ihre Schwerkraft verloren, ihre natürliche Bewegung. In der Frühlingszeit wird es erste Anzeichen geben. Es wird große Veränderungen geben, auch Veränderungen der Staaten und gewaltige Erdbeben. Allerdings sieht Nostradamus diesen Untergang der bekannten Welt nicht als absolutes Ende an, denn dem Chaos und der Verwüstung folgen nach der Überzeugung der christlichen Tradition das göttliche jüngste Gericht und Gerechtigkeit. Nostradamus stirbt am 2. Juli 1566 im Alter von 62 Jahren, geschwächt von Gicht und Arthritis und Jahrzehnten rastloser Arbeit. Sein Leichnam wird zusammen mit seinen veröffentlichten Schriften in einem Sarkophag in einer Kirche in Marseille beigesetzt. Als während der Französischen Revolution eine Gruppe von Plünderern das Gotteshaus stürmt und verwüstet, wird auch der Sarg des Sehers geöffnet, der genau diese Revolution ebenfalls prophezeit hatte. Die Männer wissen nicht, wessen Grab sie schänden. Erst als der Bürgermeister der Stadt sie darüber aufklärt und an einen Fluch erinnert, der diejenigen treffen soll, die die Ruhe von Nostradamus stören, legen sie die Gebeine und Schriften zurück und verlassen fluchtartig die Kirche. Noch mehr als 200 Jahre nach seinem Tod weist Nostradamus damit selbst hartgesottene Revolutionäre in ihre Schranken. Denn auch Skeptiker staunen doch ab und an darüber, wie genau ein Mann des 16. Jahrhunderts zumindest in einigen Fällen Zukünftiges beschreiben konnte. Ivan 1530 bis 1584. Der zweite Zar von Russland war tiefgläubig, hochgebildet und literarisch begabt. Er pflegte einen regen Briefwechsel mit der Königin von England und anderen Adelshäusern. Er vergrößerte sein Reich auf ein Sechstel der Erdoberfläche und ist bis heute für viele Russen ein leuchtendes Vorbild. Doch Iwan IV. War auch ein Tyrann, ein grausamer, menschenverachtender Despot. Er wurde bereits zu Lebzeiten Grosny genannt, was so viel wie der Gestrenge oder der Schreckliche bedeutet. Iwan IV. Von Russland wird am 25. August 1530 in Moskau geboren. Der Sage nach stehen die Zeichen schlecht. In der Stunde seiner Geburt öffnet sich der Himmel über den Kreml und schleudert ungeheure Blitze auf die Erde. Doch das ist nur ein Vorgeschmack auf die Stürme, die im Laufe seines Lebens folgen werden. Seine Eltern sind Wassili III., Zar von Moskau, und Helena Glinskaja. Die Familie stammt aus dem auf die Waräger zurückgehenden Geschlecht der Rurikiden, die ihre Herkunft auf Rurik, den sagenumwobenen Gründer Russlands, zurückführen. Mit 3 Jahren verliert Iwan seinen Vater und ist nun Großfürst von Moskau. Die Regierungsgeschäfte übernimmt Mutter Helena, die sich mit einem aus Bojaren, also dem russischen Erbadel, bestehenden Beraterstab umgibt. Doch Helena kann ihren Sohn nicht lange unterstützen. Als Iwan 8 ist, stirbt sie an einer Vergiftung. In den Adelsfamilien entbrennen blutige Machtkämpfe. Da der kleine Iwan unbestritten der Nachfolger seines Vaters ist, versuchen verschiedene Familien, den Jungen in ihre Gewalt zu bekommen und damit ihren Einfluss zu vergrößern. Schließlich kommt er zu einer Bojarenfamilie. Doch statt sich mit Freundlichkeiten das Wohlwollen des jungen Herrschers zu sichern, ist Iwan Tag für Tag deren Bosheiten und Quälereien ausgesetzt. Sie lassen ihn spüren, dass ihre Macht in Russland größer wäre, wenn es ihn, den Sohn des verstorbenen Zaren, nicht gäbe. Doch den Jungen zu beseitigen, trauen sie sich auch nicht. Durch solche Erlebnisse entwickelt Iwan früh einen Hang zur Grausamkeit. Zum Beispiel schleudert er mit großer Genugtuung Katzen von der Kremlmauer, um sie am Boden zerschmettern zu sehen. Als er etwa 13 Jahre alt ist, befiehlt er seinem Diener, einen seiner ärgsten Widersacher zu verhaften und zu den Wolfshunden zu sperren. Der Knabe sieht regungslos zu, wie der Mann in Stücke gerissen wird. Doch Iwan hat auch andere Seiten. Er ist ein begeisterter Leser alter christlicher Chroniken. Er studiert Berichte über die orthodoxen Kirchenheiligen und schreibt leidenschaftlich gerne. Noch als Zar verfasst er unzählige Briefe an Freunde und Vertraute, aber auch an andere Herrscher wie zum Beispiel Elisabeth I., Königin von England, oder an Erich XIV., König von Schweden. Mit nur 16 Jahren wird Iwan am 16. Januar 1547 nach byzantinischem Zeremoniell in der Maria-Himmelfahrtskathedrale im Kreml zum Zaren gekrönt. Er nennt sich ab sofort Zar und Großfürst ganz Russlands. Seine Macht sieht er als von Gott gegeben. Der Zar, so wird bekannt gemacht, sei der natürliche Nachfolger der Kaiser von Byzanz und sein Stammbaum gehe bis auf den römischen Kaiser Augustus zurück. Die formale Einführung der Zarenkrönung von Iwan IV. Ist ein entscheidender Schritt vom Fürstentum der Moskowiter zum russischen Großreich, einem riesigen Reich, das schon damals mehr als 2 Millionen Quadratkilometer umfasst, mehr als England, Frankreich und Spanien zusammen. Und überall gilt das Wort des Zaren. Er ist der mächtigste Mann der Welt. Doch zu Iwans Leidenschaft für Macht und Größe gesellt sich in seinen jungen Jahren eine zweite, die Liebe zu seiner Frau Anastasia. Die Zarin stammt aus einer Familie, die bald Geschichte machen wird. Anastasia ist eine geborene Romanow. Aus über 700 Frauen hat er sie wegen ihres Anmuts und Liebreizes auserwählt. Die Verbindung ist erstaunlicherweise sehr harmonisch und wirkt sich positiv auf das Gemüt des Zaren aus. In den 13 Jahren ihrer Ehe gibt es keine Hinrichtungen im Land. und Iwan regiert für seine Verhältnisse geradezu großmütig. Anastasia schenkt dem Zaren 6 Kinder. Als sie dann jedoch völlig unerwartet stirbt, kann Iwan seinen Schmerz kaum überwinden. Es folgen 6 weitere Ehen, aber keine seiner künftigen Gattinnen dringt in das Herz des Zaren vor. Das hat sich mit dem Tod von Anastasia für immer in Stein verwandelt. Die erste Phase seiner Regierungszeit nutzt Iwan vor allem zur Festigung seiner Macht. So sind 1550 und 1551 die Jahre der großen Reformen. Er erlässt ein neues, detailliertes Rechtsbuch mit härteren Strafen und erneuert die Lokalverwaltung. Er bekämpft die Korruption und fördert den niederen Dienstadel auf Kosten der zuvor so mächtigen Bojaren. Die gewählten Beamten haften zusammen mit den Gemeinden für Amtsführung und Steueraufkommen. Auch der Kirche geht es an den Kragen. Iwan beruft ein Kirchenkonzil, das Buch der 100 Kapitel verabschiedet. Darin wendet sich vor allem der Zar selbst gegen Wollust und Vergnügen der Geistlichen. Immer wieder waren in der Vergangenheit Entgleisungen an die Öffentlichkeit geraten, die er nicht mehr dulden will. Auch für den kleinen Mann hält er ein Reformwerk bereit, die sogenannte Damastroi, eine Art Hausordnung. Sie regelt das Miteinander in der russischen Familie. Die wichtigsten Punkte sind ein maßvoller Umgang miteinander, Rücksichtnahme und Zügelung des Zorns. Die Entscheidungsgewalt spricht der Kodex dem Mann zu. Die körperliche Züchtigung von Frau und Kindern ist ausdrücklich erlaubt. Iwan sorgt auch für militärische Innovationen. So stellt er eine mit Feuerwaffen ausgerüstete Elitetruppe auf, die sogenannten Strelitzen. Diese stehenden, etwa 12.000 Mann starken Einheiten stationiert er in jeder Stadt. Offiziere werden nun vor allem aufgrund ihrer Leistung ernannt und nicht wie bisher aufgrund ihrer vornehmen Abstammung. In dieser Zeit wird auch die Bindung der Bauern an den Boden verstärkt und damit die Leibeigenschaft vorbereitet. ...1552 bis 1556 erobert Iwan die Tartaren-Khanate Kasan und Astrachan. Um seine Siege zu verewigen, lässt der Zar in Moskau eine neue Kirche bauen. Ein Meisterwerk, das bis heute als Symbol für die russische Kultur steht. Die Kathedrale des heiligen Basilius mit ihren 9 Zwiebeltürmen. Damit sind die erfolgreichen Regierungsjahre des Zaren aber auch schon vorbei. Bald wird Iwan nicht mehr der Gestrenge, sondern der Schreckliche genannt. Ein Beiname, den er sich selbst gibt. In seinen eigenen zahlreichen Schriften hält er fest, dass ein Zar Terror ausüben muss, um mächtig zu sein. Eine bizarre Definition von Macht. 1558 beginnt er mit der Eroberung Sibiriens und fällt in Livland im Baltikum ein, um sich einen freien Zugang zur Ostsee zu verschaffen. Dies löst einen Krieg mit Polen, Litauen und Schweden aus, den Iwan nicht gewinnen kann. Sein Ziel im Innern ist die Auslöschung der Bojaren, unter denen er als Kind so sehr gelitten hatte. Dabei greift er neben militärischer Gewalt auch zu populistischen Tricks. Er wendet sich direkt an das Volk, um es gegen den alten Adel aufzuhetzen. Iwan gibt sich bürgernah, unternimmt Pilgerreisen, betet, zeigt Reue und weint öffentlich. So etwas sieht das Volk gern. Der Zar ist sehr beliebt in seinem Land. Nachdem Iwans geliebte Frau Anastasia erkrankt und stirbt, beginnt die Situation im Zarenreich zu eskalieren. Der Zar ist felsenfest davon überzeugt, dass sie Opfer einer Intrige geworden ist. Deshalb trifft Iwans erster Zorn auch seine engste Umgebung. Bedienstete, geschätzte Berater und altgediente Krieger finden sich plötzlich im Kerker wieder oder im Folterkeller. Ein bitteres Sprichwort macht die Runde. Je näher am Zaren, desto näher am Tod. Außerdem verschärft er seinen Kampf gegen die verhassten Bojaren. Ab jetzt ist ihm jedes Mittel recht, diesen Altadel endlich loszuwerden. Moskowiter Fürsten müssen sich schriftlich verpflichten, das Land nicht zu verlassen und werden gezwungen, Bürgschaften und Kautionen zu hinterlegen. Seinem Terror fallen Tausende von Menschen zum Opfer. Selbst sein engster Freund, Fürst Iwan Kurbski, sieht sich in Gefahr und flieht, trotz des Verbots, nach Polen. Der polnische König Sigismund II., August, empfängt ihn mit offenen Armen. Aus sicherer Entfernung beginnt zwischen Fürst Kurbski und dem Zaren ein offener Briefwechsel mit gegenseitigen Anschuldigungen. Kurbski verteidigt die Stellung der Bojaren, Iwan pocht auf seine Stellung als absoluter Monarch. Die russischen Herrscher haben von jeher selbst über das ganze Reich regiert und nicht die Bojaren und Würdenträger. Soll der Zar nur Vorsitzender sein und äußere Ehre genießen, an Macht aber nicht mehr haben als ein Sklave? Für damalige Verhältnisse eine sehr moderne Sichtweise. Denn Iwan IV. Fordert den Zentralstaat. Einsam, verzweifelt und fast wahnsinnig vom Misstrauen macht Iwan einen geschickten Schachzug. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion lässt er einen Großteil des Staatsschatzes auf Schlitten laden und verlässt Moskau. In der Nähe eines Klosters, etwa 100 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, schlägt er sein Lager auf und schickt mehrere öffentliche Briefe nach Moskau. Darin beklagt er die Intrigen und Verschwörungen in seinem Reich und droht mit Abdankung. Einzig und allein das Volk würde zu ihm stehen. Er wolle nur auf den Thron zurückkehren, wenn er mit den verhassten Adelsfamilien umspringen könne, wie er wolle, und das Land neu organisieren dürfe. Das Volk hat Angst vor einer Bojarenregierung und akzeptiert diese Forderungen. Der erste Schritt zur absoluten Schreckensherrschaft ist getan. Von 1565 bis 1572 nimmt Iwan etwa die Hälfte seines Reichsgebietes unter direkte Verwaltung. Den anderen Teil überlässt er den Bojaren. Eine offene Einladung zum Bürgerkrieg. Und die Gewalt nimmt weiter zu. Als Terrorinstrument setzt er ab 1565 die Truppe der sogenannten Aprichnina ein. Sie besteht aus 6000 schwarzen Reitern, von deren Pferden Hundeköpfe und Reisigbesen baumeln. Der Hundekopf als Symbol der Unterwürfigkeit und der Reisigbesen als Zeichen, dass die Feinde aus dem Land gefegt werden. Der Zar selbst wird zum Großmeister der Folter. Immer wieder denkt sich Iwan neue Tötungsarten aus, die nicht nur als Hinrichtung gedacht sind, sondern auch als öffentliche Aufführung. Mit Massenmorden versucht er, sich auch den von den Bojaren kontrollierten Teil Russlands zu unterwerfen. Kinder müssen mit ansehen, wie ihre Eltern gevierteilt werden. Ehemänner werden gezwungen, neben ihren toten Frauen am Tisch Platz zu nehmen und neben ihnen zu speisen. Das Beerdigen von Toten ist untersagt. 1570 lässt Iwan seine Horden bei einem Massaker in Nowgorod wüten. Adelige und Geistliche, aber auch einfache Bürger, Frauen und Kinder werden hingemetzelt oder in siedendes Fett geworfen. Die Opfer werden gequält und zu Tausenden in der Wolchow ertränkt. Der Zar und sein Sohn, der Zarewitsch, sehen kaltblütig zu, wie etwa 20.000 Menschen ihr Leben lassen müssen. Als das Oberhaupt der orthodoxen Kirche in Moskau die Gräueltaten anprangert, wird es entführt und in einem Kloster erhängt. 7 lange Jahre dauert die Schreckensherrschaft, die Iwan im eigenen Land ausübt. Währenddessen kommt es außenpolitisch zu Rückschlägen. 1571 kehren die Tataren in ihre einstige Heimat zurück. Geschwächt von Iwans Terror kann sich Russland kaum noch wehren. Als Moskaus Holzhäuser brennen und 60.000 Menschen an einem Tag sterben, scheint der Zar endlich zur Vernunft zu kommen. Er ruft seine Folterknechte zurück und schafft die schwarzen Reiter wieder ab. Doch der Schaden, den er dem eigenen Land zugefügt hat, ist nicht wieder gut zu machen. Die Morde der Aprichnina und die Brandspuren der Tataren werfen Russland um Jahrzehnte zurück. In den Jahren 1579 bis 1581 gelingt es Schweden und Polen mehrmals, Russland zu schlagen. Da bricht Iwans zerstörerische Kraft wieder aus. Erneut kommt es immer wieder zu Gewaltexzessen. So verbrennt er eigenhändig einen Adeligen, den er der Hexerei beschuldigt. Seinen Schatzmeister verbrüht er mit heißem Wasser. Einen Hofnarren durchbohrt er mit seinem Schwert, als dieser, vom Zaren mit heißer Suppe überschüttet, aufschreit. Und obwohl er sich gut mit seinem Sohn, dem Zarewitsch, versteht, beide teilen nämlich die Vorliebe für grausame Foltermethoden, macht seine Gewalt auch vor ihm nicht Halt. Nach einem ausgiebigen Mahl entsteht ein Streit. Im Handgemenge schlägt der Zar seine junge Schwiegertochter. Der Zarewitsch wirft sich auf den Vater, der nimmt eine Eisenstange und erschlägt seinen Filius kurzerhand. Danach scheint Iwan immer mehr den Verstand zu verlieren. Nachts fühlt er sich von den Seelen der Ermordeten verfolgt. Der Legende nach besucht der Zar nach dem Tod des Sohnes einen Konvent mystischer Mönche und Sterndeuter. Dort sieht er seinen eigenen Tod voraus, auch das Datum. Daraufhin altert Iwan vorzeitig und verfällt zusehends. Schwerkrank stirbt Zar Iwan IV. Am 18. März 1584, kurz vor Mitternacht, mit 53 Jahren. Iwan hinterlässt nach seinem Tod ein völlig ausgeblutetes Land. Da er den rechtmäßigen Thronfolger selbst in einem Wutanfall erschlagen hatte, folgt ihm sein körperlich hinfälliger und geistesschwacher Sohn Fjodor auf den Thron. Weil dieser nicht in der Lage ist, das gigantische Reich zu führen, übernimmt dessen Schwiegervater Boris Godunov die eigentlichen Amtsgeschäfte. Als Fjodor 1598 kinderlos stirbt, erlischt die Dynastie. Russland stürzt in eine tiefe Krise. Das Reich, das Iwan der Schreckliche hinterlassen hatte, steht kurz vor seinem Zusammenbruch. Teil 9 der Reihe Große Frauen und Männer der Weltgeschichte porträtiert das Leben von Elisabeth I., Sir Francis Drake, Galileo Galilei und William Shakespeare. Damit Sie keine Ausgabe verpassen, können Sie CD Wissen unter www.hörkiosk.de abonnieren oder als Sammeledition bestellen. Selbstverständlich sind auch einzelne Ausgaben erhältlich. Weitere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet. Autoren dieses Hörmagazins sind Eva Hipp, Stefan Lina und Sven Knappe. Sprecher ist Achim Höppner. Redaktion und Produktion Audio Media Verlag München. Aufnahme und Regie Airplay Entertainment. CD Wissen bedankt sich fürs Zuhören.